Wer hat sich nicht schon einmal in seinem Leben dabei erwischt, wie er dachte, wenn ich doch nur so wäre wie? Ja, selbst wenn es so wäre, wenn das ginge und du einfach in den Körper desjenigen rutschen könntest, was wäre dann eigentlich? Wärst du dann wirklich glücklicher? Meinst du, irgendein Mensch auf der Welt lebt absolut sorgenfrei und hat nie etwas für ihn Schlimmes erlebt? Ich habe in meinem Leben oftmals gedacht, ich wäre so gerne das beliebteste Mädchen der Schule, die berühmte Sängerin oder wer auch immer. Über die Jahre habe ich aber auch bei den Menschen, wo ich vermutete, dass alles toll läuft und sie überglücklich sein müssten, festgestellt, dass es eben nicht so war. Auch sie hatten negative Erfahrungen und Schicksalsschläge erleben müssen. Das, worum es dann wirklich geht, ist die Fähigkeit, damit umzugehen, wie man darauf reagiert und was man aus sich und seinem Leben macht. Und am besten geht das, wenn man sich selbst so annimmt, wie man ist. Heute will ich mit niemandem mehr tauschen. Auch wenn jemand mehr Geld hat, besser aussieht als ich oder über Talente verfügt, die ich nicht habe. Denn nichts der drei Dinge bedeutet auch automatisch, glücklicher zu sein. Über die Grundbedürfnisse hinaus, wie Essen, Trinken und eventuell ein Dach über dem Kopf, ist kein materielles Gut, völlig egal, was auch immer du besitzen magst, in der Lage, dich auf Dauer glücklich zu machen und dir inneren Frieden zu schenken. Es kommt eine kurze Begeisterung, wenn du es hast, aber sie wird nicht bleiben. Zumindest nicht so intensiv wie am Anfang. Du kannst, selbst im luxuriösesten Haus, im schnellsten Auto und den teuersten Kleidungsstücken stecken und unglücklich sein. Und auch das beste Aussehen garantiert dir kein glückliches Leben. Ich habe auch immer gedacht, wenn ich jetzt die Narben nicht hätte, etwas mehr wiegen würde und noch schönere Haare oder strahlend weiße Zähne hätte, dann wäre ich glücklicher. Ihr Glaube. Irgendjemand hat da mal eine Schönheitsnorm festgelegt. Wieso eigentlich? Wenn wir alle gleich aussehen würden, wo bliebe dann noch die Vielfalt? Es ist nicht immer so einfach, sich anzunehmen, wie man ist, ich weiß. Denn wer sucht, der findet immer etwas, was sich verbessern ließe. Wer sucht, findet immer Gründe, unzufrieden zu sein und so seine Energie zu verschwenden, die er besser für etwas anderes nutzen könnte. Wie zum Beispiel das Beste aus seinen Talenten zu machen, die er hat. Und da die alle so unterschiedlich stark ausgeprägt sind, macht doch gerade das die Welt so lebendig und bunt, wie ein schöner Blumenstrauß. Wir sind nicht nur schwarz-weiß, wir bestehen aus so unendlich vielen Farben, die in ihrem Mischverhältnis jedes Mal so anders sind, so, dass ein jeder Mensch ein kostbares und einzigartiges Farbenspiel ergibt. Warum verdrängen, warum anpassen, warum immer die Farben der anderen tragen wollen, wo doch unsere Farbe die ist, welche die Welt noch ein bisschen bunter macht. Wo doch jede Farbe so einzigartig und schön ist und zusammen mit anderen Farben eine solche Pracht erwirken kann. Warum trauen wir uns so oft nicht, Farbe zu bekennen?